Kapitel 44. Man soll äußerliche Dinge nicht an sich ziehen. Erstens. Der Herr mahnt, Auge, Ohr und Zunge vor Berührung mit der Welt zu schützen. Der Herr: Mein Sohn, in vielen Dingen musst du unwissend sein. Du magst dir vorkommen als einer, der für diese Welt schon gestorben und dem die ganze Welt gekreuzigt ist. Galater 6,14. Es ist auch notwendig, dass du an vielem mit taubem Ohr vorübergehst und mehr an das denkst, was dir zum Frieden dient. Es ist besser, die Augen von missfälligen Dingen abzuwenden und jedem seine Meinung zu lassen, als ihm mit aufgeregten Worten zu dienen. Wenn du mit Gott gut stehst und sein Gericht vor Augen hast, wird es dir leichter werden, dich für besiegt zu erklären. Zweitens. Der Diener klagt, dass der Mensch über den Dingen der Welt so leicht seine Seele vergisst. Der Knecht: Herr, wohin ist es mit uns gekommen? Siehe, wir weinen um einen zeitlichen Verlust. Wir mühen uns ab und machen Wege über Wege um eines kleinen Gewinnes willen. Haben wir aber Schaden an der Seele erlitten, das vergessen wir. Und später erinnern wir uns kaum noch daran. Was wenig oder gar keinen Vorteil bringt, das beachten wir. Was uns aber so sehr Not täte, übergehen wir mit Gleichgültigkeit. Denn so ist nun einmal der Mensch, nach seinem ganzen Wesen. Er verliert sich an die Außenwelt. Wenn er sich nicht bald besinnt, bleibt er gern dem Äußeren verhaftet.